Die Erdbeerfrau. Es war einmal ein Wald, der von einem Geist heimgesucht wurde. Es war der Wald des Hasenbergs in der Nähe von Hagenbach. Diesen Geist nannte man die Erdbeerfrau, da sie zur Zeit der Erdbeerernte den Wald heimsuchte. Wer war sie? Wo kam sie her? Was wollte sie? Niemand hatte eine genaue Antwort darauf, aber man ging davon aus, dass sie ihre roten, wohlriechenden, auf dem Boden wachsenden Früchte vor den Händen der kleinen Kinder schützen wollte. Zum Anfang des Sommers erzählte man von der Erdbeerfrau, um die Kinder davon abzuhalten, ihren Hunger auf Süßes im Wald zu stillen. Einige waren dennoch mutig genug, um sich in den Wald zu trauen. Sobald sie aber die Erscheinung der Erdbeerfrau sahen, flüchteten sie. Die Frau hatte noch nie jemanden verletzt. Diejenigen, die sie gesehen hatten und vor ihr geflüchtet waren, beschrieben die Erdbeerfrau mit langen, blonden Haaren und einem reichlich dekorierten Faltenkleid. Ihre Füße schienen beim Gehen nie den Boden zu berühren. Man hatte fast den Eindruck, dass sie schwebte. Eines Tages sah die Erdbeerfrau drei Mädchen, die ihre Körbe mit Erdbeeren füllten. Als die Mädchen die Frau sahen, flüchteten zwei von ihnen, während das dritte vor Schock und ohne Zweifel auch vor Bewunderung im Wald blieb. Das Mädchen fürchtete sich in keiner Weise vor der wundervollen Gestalt, die vor ihr stand, und ihr den Kopf streichelte. Das Gespenst forderte mit einer singenden Stimme von dem Mädchen, dass es 5 verschiedene Vaterunser aufsagen solle. Nachdem die Kleine die Aufgabe erfüllt hatte, erlosch das Bild des Gespenstes und es blieb nur noch ein Nebelschleier zurück. Plötzlich hörte das Kind eine Stimme, die aus dem ganzen Wald zu erklingen schien. Diese Stimme sagte: »Du hast mich von einer schweren Last befreit. Bald werde ich dich dafür belohnen.« Das kleine Kind kehrte ganz benommen nach Hause zurück. In den folgenden Tagen jedoch erlosch das Kind langsam, aber sicher wie eine Lampe, die ihren letzten Tropfen Öl aufbrauchte. Die Erdbeerfrau hatte ihr Versprechen gehalten. Das Kind befand sich nun im Himmel.